taatz@aol.com. Gerne senden wir Ihnen auch ein Probeexemplar. New Yorker Staatszeitung, P.O. Box 18508, Sarasota, Florida 34276. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienst-Sendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen, und heute soll es um die Sopranistin Betsy Horn gehen, Sopranistin am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Auf der Bühne des Hessischen Staatstheaters in Wiesbaden findet man Opernsänger und Sängerinnen aus aller Welt. Was zählt, sind schönste Stimmen, und es gilt, Rollen zu besetzen, Erst- und Zweitbesetzungen, von Oper bis Operette, von Mozart, Wagner, Rossini bis Strauss. In der 2016/17 Saison gab es den ganzen Ring, zudem Gastspiele während der Maisfestspiele wie jedes Jahr und das natürlich auch in den Jahren drauf. In diesen Jahren führt Intendant Uwe Erik Laufenberg das sehr erfolgreiche Hessische Staatstheater Wiesbaden. Zu den Sängerinnen der Saison seit den letzten Jahren gehört die junge amerikanische Sopranistin Betsy Horn. Betsy ist ursprünglich aus Kalifornien und kam durch ein Musikstudium zunächst an die Uni Mainz. Sie wurde schon während dieses Studiums in Deutschland 2006 für das Ensemble des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden engagiert. Stimmlich sang sie zunächst als Mezzo 20 Partien und wechselte dann ins Sopranfach über. Inzwischen lebt Betsy Horn in Deutschland. Die Presse lobte die Sängerin, so schrieb der Bayern-Kurier von der Trägerin des Bayerischen Kunstförderpreises in ihrer Titelrolle in Katja Kabanova. Sie verfügt in ihrem jugendlichen klaren Sopran über genau jene Farben, die die Schwankungen der Figur zwischen Traum und Albtraum, zwischen Liebe, Schuld und Sühne sinnfällig machen. Horn sang 2014 Janiceks Titelheldin beim renommierten Festival Spoleto USA und ist seitdem international freischaffend tätig. Sie zählt zu ihren Rollen unter anderem die Marschallin in Klagenfurt, Coburg und an der Deutschen Oper Berlin. Weitere Rollen sind Eva in Die Meistersänger von Nürnberg, Mimi in La Bohème, Strauss' Arabella, Agathe in Der Freischütz, Marie in Die verkaufte Braut, Iphigenie in Iphigenie auf Taurus und demnächst ist sie wieder in Meistersänger zu hören. Als Operettensängerin war sie Safi in Zigeunerbaron, Evelyn Valera in Maske in Blau und sang Titelrollen in Die Tschardas-Fürstin und Madame Pompadour. Sie erhielt den Dorothea Glatt Förderpreis und sang beim internationalen Wettbewerb für Wagnerstimmen im Badischen Staatstheater Karlsruhe und als Solistin bei einer Gala zum 100. Jubiläum des Richard-Wagner-Verbands Bayreuth. Betsy Horn erlebt man oft als Solistin, wie zum Beispiel im Hohen Dom zu Mainz, an der Stuttgarter Philharmonie, in Bergen, Norwegen sogar, mit Mahler, Strauss, Wagner oder Brahms. Zu ihrem Werdegang können Sie eine kurze Biografie in unserem Blog lesen oder Sie besuchen gleich ihre Webseite Betsy Horn, und das ist mit E am Ende, BETSYHORNE.com. Auf Deutsch oder Englisch können Sie dort vieles über die Sängerin lesen. Als ich Betsy Horn im Sommer 2018 begegnete, war die in Kalifornien geborene Sopranistin in ihrer frischen und freundlichen Art sofort zu einem Gespräch über ihre Arbeit und ihren Weg als Sängerin bereit. Wir trafen uns im Café am Theater an einem sonnigen Sommertag. Hören Sie nun unser Gespräch. Herzlich willkommen zum Kulturspiegel, am Mikrofon Susanne Nielsen, und ich sitze hier im schönen Wiesbaden mit Betsy Horn, und Sie sind eine Amerikanerin in Deutschland und singen wunderbar auch viel Wagner, aber irgendwo fängt man ja an und da müssen wir bis nach Kalifornien zurück. Ja, da ist nicht, Wagner ist nicht so stark vertreten gar in Südkalifornien. So also, nein, überhaupt nicht. Aber Ihre Kindheit müsste ja irgendwo zur Musik geführt haben. Ja, meine Großmutter war Sängerin. Aber deswegen bin ich nicht Sängerin geworden. Ich habe eigentlich gehasst, wie meine Oma klang. Das weiß sie auch. Ich dachte, diese Opernstimme ist nicht so schön. Und, war sie Sopran auch, oder? Meine Oma war Spinto-Sopran, ja. Und alle in meiner Familie haben ein bisschen musiziert. Mein Vater nicht so, wobei er sehr musikalisch ist. Ein Onkel hat Gitarre auch studiert, oder ich habe einen Drummer, einen Onkel, der Drummer ist, und meine Tante hat gesungen. Es war eine sehr musikalische Familie. Meine Oma war auch Chorleiterin. Und ich hatte schon Interesse an der Musik und habe in Chören gesungen, sehr viel in High School in Musicals, Country. Ich war in der Rock Combo hieß das, also an der High School. Ja, aber nicht Oper, das hat mich nicht interessiert. Aber dann, als ich Senior Year, also das letzte Schuljahr. Ja, das letzte Schuljahr in High School, genau, haben wir HMS Pinafore gemacht. Aha, na ja. Und ich habe das wirklich gelernt über die Aufnahme. Ich konnte diese Opernstimme doch nachmachen. Und dann habe ich Josephine in HMS Pinafore gesungen, mit The Imperial Valley Master Chorale. Und das kam sehr gut an. Und dann, ja, trotzdem habe ich das mir nicht als Beruf vorgestellt, weil das gab es einfach nicht bei uns. Da waren auch zum Teil ganz gute Sänger, die in dieser Produktion da gesungen haben, die Gesang auch studiert hatten, aber die haben alle als was anderes gearbeitet. Man sagt im Englischen immer, don't give up your day job. Don't give up your day job, ja, ja. Und auch als ich hier schon studiert habe und gearbeitet habe, meine Eltern aus Imperial Valley haben das immer noch nicht wirklich kapiert, dass ich dafür Geld bekomme. Oder da waren Leute aus Kanada und, was macht sie hier? Und ich sagte, ja, die ist Sängerin. Ja, aber wovon lebt sie, fragt meine Mutter. Und ich sagte, ja, das war aber ein Stipendium, das sie bekommen haben. Nein, genau. Nee, damals, genau. Ja. Sind sie ja mit einem Stipendium gekommen. Ja, aber so. Nach Mainz? Nach Mainz, genau. Ich habe in Midwest, in Missouri und Kansas studiert. Und weil ich dann irgendwie doch durch einen Musical-Besuch Showboat angestochen wurde von dieser Bug, also dieser Oper, angesteckt. Angesteckt. Nein, aber wirklich wie so gepiekst, weil ich dachte, okay, das ist wirklich toll, so Stimme und wie mein Sitz hat damals... Und Sie können das und Sie haben eine schöne... Ja, ich meine, das hat lange gedauert, bis meine Stimme da war, wo sie hin musste. Man studiert auch immer weiter, man lernt ja. Wir haben ja auch jetzt einen Coach, beziehungsweise eine Lehrerin. Genau, eine Lehrerin noch. Ja, und ich bin immer, ich fühle mich auch eben, ich bin ja als Studentin hierher nach Deutschland gekommen. Ich fühle mich immer noch wie eine Studentin. Ja, aber wir sind jetzt nicht 40 Jahre weiter, also Sie sind noch jung und haben ein bisschen mehr gelebt, aber auch auf der Bühne. Ja. Und das ist natürlich toll. Ja, klar. Nein, aber haben die Eltern das dann irgendwann mal akzeptiert? Ja. Haben Sie dann gesehen als... Eigentlich erst, ich glaube, als ich in Amerika gesungen habe, haben Sie, das war für Sie dann real, obwohl ich hier schon gute Sachen gemacht hatte, aber als ich mein Debüt in Amerika hatte in 2014. Wo war das? Das war in Charleston beim Spoleto Festival. Das ist ein großes Fest. Ja, das ist eine tolle Sache. Da habe ich Katja Kabanova gesungen und da ist die ganze Familie angereist aus Kalifornien. Meine Oma, mein Opa. Das war ganz toll. Und da hatte ich das Gefühl, dass die alle kapieren, dass ich etwas bin oder dass ich was kann. Ja, das ist doch schön. Ja. Und dann wird man ein bisschen gefeiert. Ja, doch. Aber das ist dann auch wichtig, oder? Ist es wichtig, dass die Familie das akzeptiert? Schon, ich meine, ich hatte das irgendwie auch akzeptiert, dass für viele Amerikaner dieser Gesang oder die Oper, die denken, das ist ein Hobby oder das ist was Elitäres. In Deutschland ist es ganz anders auch. Da kriegt man auch für den Preis von einer Kinokarte, kriegt man hier in der Oper einen Sitzplatz. Weil das Steuergeld das restliche Geld aufnimmt. Ja, klar. Weil also in Amerika ist Oper privatfinanziert. Genau. Das darf man nicht vergessen. Und das kommt ja immer mehr, habe ich also aber Tendenz. Aber in Deutschland eigentlich jetzt auch schon immer mal. Also meine ich, ja. Achso, das meinst du. Ja, nein, also zum Beispiel jetzt habe ich in Coburg, das ist eine etwas kleinere Stadt, habe ich gerade mein Debüt als Rusalka gegeben. Und da steht überall so auf dem Leporello, auf dem Programmheft, steht Brose, das ist der Sponsor von dieser Produktion. Und die größeren Firmen in Coburg haben jetzt auch eine Ersatzspielstätte gestiftet, zu dritt. Drei große Firmen in Coburg haben jeweils Millionen von Euro versprochen, um diese Ersatzspielstätte für die Zeit des Umbaus. Ja, das wird gebaut und dann wird da drin gespielt, während das sehr schöne Hoftheater renoviert wird, was ja überfällig ist. Und also das, wie gesagt, ist diese Tendenz kommt immer mehr. Auch in Europa. Ja. Aber immer noch fließt sehr viel Staatsgeld. Ja, klar. Ja, aber das ist also zum Beispiel eine kleine Stadt wie Coburg. Ich meine, ich komme aus Central Kalifornien. Jetzt sind es 45.000 Einwohner. In Coburg sind auch 40.000. Aber das ist ein kleiner Ort, nicht? Es ist ein kleiner Ort. Wir haben ein Drei-Sparten-Haus da. Eigentlich vier. Ja? Ballett, Orchester, Fulltime, Chor. Alle Berufsmusiker, die gut davon leben können. Ja, eine komplette. Ja. Und das darf man nicht vergessen: ein festes Ensemble will ja auch bezahlt werden über die ganze Zeit. Ja, sicher. Aber was ich damit sagen will, ist, dass so eine Firma auch wie Brose, die produzieren Fensterheber für Audi und BMW, so eine Firma kann nur gute Akademiker oder tolle Personal dahin locken mit diesem kulturellen Angebot. Ja, sonst, mitten in Bavarian, Sibirien, sage ich immer, Bayerisch Sibirien, sonst warum geht man dahin? Ja. Also man möchte auch die Angebote. Und es ist wirtschaftlich, das bringt ganz viel Geld rein. Ich saß Freitag dann in einem Restaurant, in einer Gaststätte gegenüber. Und sie sagten, das Theater bringt auch diesen Restaurants und die Hotels, die haben auch sehr, sehr viel Umsatz dadurch. Ja, das versucht man eigentlich in den USA auch zu sagen, dass Kunst sehr viel einbringt. Aber es ist immer noch gewöhnungsbedürftig, weil Sport immer noch an erster Stelle steht. Ja, hier aber auch eigentlich. In Deutschland sicher auch Fußball, aber in so einer kleinen Stadt ist es schon toll, wenn man das machen kann. Mir sagte ein Herr aus Vechta, er ist so froh über die Live-Übertragungen aus der Met. Er kann 25, ich weiß nicht wie oft, 9-mal im Jahr, kann er sich eine Live-Aufführung jetzt in diesem ganz kleinen Ort ansehen. Und er ist glücklich, vor allem auch interessanterweise, weil diese Oper von der Met relativ traditionell aufgeführt wird. Und das fehlt ihm dann hier in Deutschland. Stimmt. Alles sehr radikal. Alle nur Putzfrauen mit Sonnenbrille. Also meinen Sie jetzt auch bei Wagner? Ja, gibt's schon, gibt's auch. Da gibt's interessante Aufgaben. Ja, was haben Sie denn alles schon ertragen an Kostümen, die man vielleicht nicht erwartet? Gibt's da was, wo Sie sagen, ich kann da gar nicht drin singen? Nicht unbedingt. Da wurde ich schon ziemlich mir blieb einiges verschont, sagt man, oder? Das Einzige war einmal Gianni Schicchi, wo wir alle so wie Geier aussehen sollten, so die Verwandtschaft, die dann Gianni Schickis Erbe, genau, die habgierige Verwandten hatten. Opa behandelt das Leben, ja. Ja, sehr, genau, sehr. Manche fühlen sich sehr angesprochen, aber diese Nasen, das war so ein Wetter wie... Ja, Schnäbel. Prothesen, die alle an dem Tag auf der Bühne, weil wir alle, es war so ein Tag wie heute hier in Wiesbaden, also so 30 Grad. Feucht. Ja, und eben sehr, sehr schwül. Und da sind uns alle Nasen sind abgefallen während der Aufführung. Das hat, also wir haben alle gemerkt, die hängen dann nur von einer Seite. Und da muss man aber brav weitermachen. Ja, also, da muss man brav weitermachen. Und ich hatte schon auch, als ich Desdemona gesungen habe in Coburg vor sehr vielen Jahren, ist ein Leuchtrohr kaputt gegangen. Als sie irgendein ein Teil von dem Bühnenbild hochgezogen haben in den Schnurboden, ist ein Leuchtrohr auf der Bühne kaputt gegangen. Und ich war barfuß und hatte dieses Liebesduett mit Othello und musste die ganze Zeit, also dann dachte ich wirklich, mein Beruf ist schon... sehr schwer, weil ich musste auf den Dirigenten schauen, ich musste weiterspielen, ich musste schauen, wo sind diese Scherben überall auf der Bühne. Okay. Also, ja, aber an sich auch... Also Sie sind heil davon gekommen. Ja, ne? Das ist doch. Ja, schön. Man lernt, aber man muss natürlich sich auf vieles konzentrieren und wahrscheinlich auch ad hoc, also gewisse Sachen auch einfach improvisieren. Ja, auf jeden Fall. Auch besonders, wenn jemand eingesprungen ist. Aber ich war hier sehr viele Jahre, bevor ich nach Coburg gegangen bin, bevor ich dann freischaffend wurde, war ich hier fest im Ensemble als Mezzosopran in Wiesbaden. Und das ist wirklich ein Repertoire-Theater. Und das heißt, dass man manchmal dann die drei Hauptpartien sind Gäste, die erst heute dann erst gestern angereist sind und ohne Proben. Dann hat man Fledermaus oder alles Mögliche einfach gespielt und improvisiert und dann lernt man nicht so. Wir proben ja hier viel länger als in Amerika. Wir proben 6 Wochen meistens für eine Neuproduktion. Aber, und da wird man schon, man legt das gerne fest. Also ich bin jemand, ich will das gerne festlegen. Ja, ich bin trotzdem flexibel und das lernt man hier in Deutschland in diesem Repertoire-System, in diesem Festsystem, wie man sagt, ja. Und ich wundere mich, also ich meine, es ist fantastisch, dass man an einem Tag eine Oper und am nächsten Tag ein Musical spielt. Und manchmal, also in Chemnitz habe ich es von der gleichen Truppe gesehen. Ja, ja. Und das müssen Sie ja alles parat haben. Ja, genau. Ist ein Musical überhaupt ein Fach, was Sie, also ich meine, so ein bisschen Operette, das kann man ja machen, aber ist das ein ganz anderes Gebiet, wo man also wirklich sagt, dass ich mich spezialisiere mich jetzt auf dies oder auf das? Wenn Sie freischaffend sind, kommen da beide Sachen als Angebot? Ich vergleiche das, also von der Stimme her, ich vergleiche das mit so Stepptanzen und Spitzenballetttanz. Ja, das sind einfach unterschiedliche Muskeln. Absolut. Und ich habe als Jugendliche habe ich Musicals geliebt. Ich liebe immer noch Musicals. Ich höre dann so gerne, bei Spotify höre ich total gerne einfach die Lieder. Eigentlich schon und auch anspruchsvoll. Und die haben auch die haben viel zu tun, manchmal so 8 Vorstellungen in der Woche. Ich habe neulich ein Interview mit Renee Fleming gehört, die gerade in Broadway Carousel singt. Und sie sagte auch, dass sie noch nie so viele Vorstellungen in der Woche hatte. Aber dafür hat sie ein Mikrofon. Ja. Und das ist eine Anstrengung, je älter man ist, denn sie hat ja eigentlich der Oper auf Wiedersehen gesagt. Ja, und die Stimme ist noch intakt und jetzt hat sie natürlich ein Mikrofon, was eine andere stimmliche Belastung ist. Und ich würde eben sagen, so Musical, man lernt mit der Oper, man lernt seine Stimme anders zu führen, man gleicht das aus über die Lagen, dann schwingt die Stimme immer mit und bei Broadway will man, also bei Musicals will man die Bruststimme höher ziehen, wie man das in der Oper macht. Und es ist wirklich einfach durch das Mikrofon und durch die Lagen von den Stücken wirklich eine andere Art des Singens, wobei die Sachen von Rodgers und Hammerstein sind noch sehr, ja, das ist so, man sagt legit, ja. So Oklahoma oder jetzt Jerome Kern, Showboat, diese Sachen sind wirklich opernhaft, ja, zu singen. Die kommen eigentlich aus dem Fach eher der Operette, also und Oper. Ich habe viel Oper mehr als Operette sogar. Ja, aber ich habe gerne Operette gemacht. Mhm. Das war ein bisschen. Ich habe meinen Fachwechsel gemacht von Mezzosopran und das Tolle ist zu Sopran, genau. Und in der Operette ist sehr viel Mittellage erforderlich, weil das Orchester ist sehr, sehr laut. Und ich sage immer, wenn man irgendwann Wagner singen möchte, was Sie ja schon gemacht, was ich ein bisschen schon jetzt gemacht habe. Was haben Sie schon gemacht? Ich habe Elsa gesungen und jetzt bereite ich Evchen vor und dann im Ring die kleineren Partien, dann kommen auch größere Aufgaben. Elisabeth, nächste Spielzeit, da freue ich mich sehr. Aber auf jeden Fall ist diese, ich sage immer den Sängern, die sagen, oh, Operette, das macht mir nicht so viel Spaß. Oder ich sage, man lernt spielen und die Mittellage entwickelt sich, weil alles ist verdoppelt im Orchester. Und ich sage auch Tenören, mach der Schager, das ist ein ganz toller Heldentenor. Der hat jahrelang Operette, nur Operette gesungen. Und dann, dadurch kann man sich schon gesund entwickeln und da wird man spielfreudig und auch bei mir mit der Sprache. Ich habe von Leo Fahl, also Madame Pompadour, das war so ein Fritzi Massary aus den 30ern in Berlin. Das wird nicht so oft gemacht, aber das sind so Plapper-Sachen, so wie bei Gilbert und Sullivan, nur auf Deutsch. Und ich sage, das war die Vorbereitung auf meine erste Marschallin. Dieses Plappern und Strauß, da sind so, genau, das geht sehr, sehr schnell singen und dass es verständlich ist, dass es beim Singen habe ich nicht so einen Akzent wie beim Sprechen. Ich denke so an den Korken im Mund, wo man das, ja, so Sprache. Genau, the rain in Spain. Nein, aber das ist wirklich die gute beste Vorbereitung. Operette, ich kann nur, also jetzt, ich habe jetzt gerade eine kleine Produktion, das war Konzertant und dann mit Aufnahme Gräfin Maritza, Kallmann, das ist auch eigentlich hochdramatisch, die Partie, also auch der Tenorpartie ist wahnsinnig anspruchsvoll. Sonst würde ich sagen, ich habe nicht vor, so viel Operette in den nächsten Jahren zu machen, ich habe das dann schon hinter mir vielleicht, aber man weiß nie. Na genau, ja. Ja, wer weiß, genau. Nee, man muss flexibel bleiben. Und auch ich liebe, wie gesagt, ich liebe Musicals. Und also ich stelle mir immer vor, dass ich das singen kann, aber eigentlich geht es nicht mehr mit meiner Opernstimme. Das ist doch wunderschön. Ja. So, wer sich ein bisschen vorher eingeschaltet hat oder ein bisschen vorgespult hat, das kann man ja so schön bei Podcasts, der weiß nicht, dass wir hier mit Betsy Horn sitzen und sie sind aus Kalifornien und ich bin die Susanne Nielsen und wir unterhalten uns in Wiesbaden an einem sehr warmen Sommertag, was auch sehr schön ist, aber wir haben uns unterhalten über Operette und jetzt kommen wir mal zurück zu dieser schönen Sopranstimme, die Sie haben und erzählen Sie mir mal erstmal der Weg von der Universität zum Singen hier am Hessischen Staatstheater als Feste im Ensemble ist ja ein toller Weg gewesen. Also ich meine, ist das nicht ein toller Coup? Wie fühlt man sich, wenn man dann plötzlich sagt, wow, hier ist die Oper, das ist gar nicht so einfach in Europa mehr, oder? Nein, das ist nicht so einfach. Aber ich war bestens vorbereitet. Ich hatte in Mainz am Staatstheater zum jungen Ensemble gehört und habe da schon auf der großen Bühne Hänsel und Gretel gesungen und auch kleineren Partien da. Und dann wurde ich hier als Gast für Mercedes in Carmen engagiert, nur für eine Produktion. Und die Opernleitung mochte mich und die haben gefragt, ob ich dann für eine frei werdende Stelle vorsingen wollte. Und das habe ich auch getan. Und ich glaube, dreimal habe ich vorgesungen, weil irgendwie hat jemand hat jedes Mal gefehlt. Und dann beim dritten Vorsingen war ich da und dann haben sie noch andere Mezzos dazu eingeladen. Und es hieß, es wäre nur eine Formalität. Aber ich wusste nicht, dass die zwei Mezzos noch für die eine Stelle engagieren wollten. Gott sei Dank, weil dann hatte ich ein bisschen weniger Arbeit. Wobei in der ersten Spielzeit waren immer noch 11 neue Partien, die ich gemacht habe. Also schon ein Pensum. Ja, großes Repertoire. Und wie schnell musste man das, also waren da 6 Wochen Zeit, lernen? Nein, nicht unbedingt. Also, weil sehr viele waren Wiederaufnahmen, das heißt, man hat nur 3-4 Tage oder einen Durchlauf auf der Bühne, eine Orchesterprobe. Also ja, aber dafür gibt's Pianisten, die das einem beibringen. Ja. Aber auf jeden Fall damals bei diesem Vorsingen dachte ich, was machen hier die anderen da? Das ist meine Stelle. Und vor allem, wenn man beim dritten Mal schon wieder. Ja, genau, schon wieder. Nein. Ja, aber das hat dann geklappt. Und ich habe da hier in Wiesbaden schöne Sachen gemacht. Ich wurde nicht so besonders gepusht damals. Nicht so viele große Premieren. Ich hatte ein paar große Premieren, aber Sesto und Giulio Cesare, also nichts. Aber ich war jung und brauchte die Zeit. Und ich finde es auch, ich kann das wirklich empfehlen, dass man irgendwie klein anfängt und beobachtet. Ja. Und das war für mich, ich saß hier auch, ich weiß noch, die erste Premiere damals, Don Carlo, und ich dachte, oh, meine Güte, ich bin hier engagiert an so einem tollen Haus, weil die Sänger waren so toll in diesen Hauptpartien. Und ich war nie bereit, solche Partien zu singen. Und auch eben dieses Fachwechsel war nicht nur stimmlich, sondern auch persönlich für mich, weil ich war eben in dieser Mezzo-Mentalität immer so dritte Dame, dann zweite Dame, dann halt so. Ja, aber eben diese Hosenrollen, das war schon eine andere Art. Ich habe mich auch menschlich sehr verändert in den. Rosenkavalier auch? Rosenkavalier habe ich nicht gemacht, nur die Marschallin dann später. Aber es war ganz gut, dass ich so viel Zeit hatte zu beobachten und zu lernen, wie ich mich einteilen muss. Und ich habe hier den Fachwechsel auch angefangen und dann hat Herr Busse, Bodo Busse, der später Intendant wurde in Coburg und jetzt ist er in Saarbrücken, der war hier damals Operndirektor, ein Teil von der Opernleitung, und er hat dieses Haus bekommen und damals ein Mentor von mir hier, ein Dirigent, sagte, du musst nach Coburg gehen, das, um dieses neue Repertoire zu machen, weil an so einem großen Haus kriegt man nicht unbedingt die großen Partien. Weil die wollen natürlich Stars oder die wollen Gäste oder die haben halt. Mit jemandem mit Erfahrung. Ja, klar, braucht man auch. Und ja, und ich meine, die sind ja auf einem riesen Publikum. Müssen sie ja auch. Und es ist ein großes Spiel. Haus, ein großes Orchester. Man muss die Stimme auch langsam aufbauen. Also ich musste. Andere machen sofort los. Ja. Ich bin sicher, dass viele. Vielleicht im Verborgenen. Plötzlich sind Nein. Es gibt Leute, die sehr viel, sehr früh viel machen und dann auch nur 5 Jahre. Ich, dadurch, dass ich so behutsam damit umgehe, habe ich das Gefühl, so, ich singe schon 12 Jahre Fulltime Professional, aber alle denken noch, ich wäre jung, das finde ich sehr lustig. Oder eine Anfängerin, da habe ich auch neulich einen Kollegen, oh, für eine Anfängerin, ganz toll. Und ich sage so, okay, ich bin wirklich seit 12 Jahren, vielleicht gebe ich mich nur so. Nein, aber, nein, ich habe das Gefühl. Das ist vielleicht das Fröhliche, Unkomplizierte an Ihnen, das, also vom Typ Mensch her, ich glaube, das Amerikanisch, da geht man auch ein bisschen anders an Menschen heran. Sicher, und auch im Beruf, also Amerikaner sind auch dafür bekannt, dass die immer alles machen und immer Ja sagen. Und da muss ich sagen, da bin ich schon sehr deutsch geworden in den letzten Jahren. Und manche sind irritiert, wenn ich wirklich etwas beim Namen nenne, dann sind die ziemlich irritiert, dass ich nur das nicht mit so Euphemismen und Nettigkeit. Wenn ich mal direkt bin, dann aber man erwartet von ihnen diese Höflichkeit des anderen. Ja, Mannes, aber dann irgendwann sage ich meine Meinung und dann, ich hatte schon einen französischen Regisseur, der war ziemlich irritiert, dass ich nicht so war, wie er erwartet hat. Ja, dass ich nicht nur so immer so lustig und freundlich und aber eigentlich bin ich lustig und freundlich die meiste Zeit. Nur der Beruf ist schon manchmal sehr belastend und man muss einfach sein. Man muss sich selber sehr gut kennen, man muss wissen, wie weit man gehen will, und auch bei Regisseuren, durch die Erfahrung hier in Wiesbaden, ich hatte eine Spielzeit, ich habe gesagt, ich sage immer Ja oder ich stelle keine Fragen, ich werde keine Fragen stellen, ich habe nur immer Ja gesagt. Erst. Hm? Immer gleich. Immer, zuerst immer. Oder jetzt? Nein, das war, ich hatte einfach eine Spielzeit. Das war mal, ich habe experimentiert. Ja. Das war meine letzte, meine vorletzte Spielzeit hier, glaube ich, meine dritte. Als voll. In Mezzo, als Mezzo. Als Mezzo. Damals, ja, ja. 2008 ja, oder so. Also, ja, gestern. Ich habe mir gesagt, ich werde einfach keine Fragen stellen und immer alles machen, was die Regisseure wollen. Mhm. Und nicht fragen, warum. Und ich war sehr beliebt in der Spielzeit, aber ich habe auch gemerkt, für mich war das gut zu wissen, okay, ich kann schon viel. Und wenn ich mal Katja auf dem Rücken singen sollte, wenn ein Regisseur das will, eigentlich weiß ich schon vorher, dass es nicht unbedingt funktioniert. Das war jetzt Katja Kabanova. Ja. Das ist, erfordert auch viel Schauspieler. Ja, also auch, ja, sehr dramatisch. Aber auch, Film. Also das ja. aber auch stimmlich schwer, stimmlich auch sehr schwer. Und ich denke, okay, ich probiere es einfach. Ich probiere es immer. Wenn es nicht geht, dann finden wir eine andere Lösung. Aber Menschen wollen auch in diesem Beruf mit Respekt begegnet werden und man will einfach, dass man das ausprobiert und nicht von vornherein sagt, nein, geht nicht. Ja. Wobei ich manchmal wirklich vorher weiß, es wird nicht gehen, aber ich probiere es trotzdem, damit sie meinen guten Willen sehen, weil dann kann man so ein bisschen Kapital also verdienen. Ja. Zumindest Mitleid. Ja, genau, ja. Sie hat vom Kopf runtergehangen, das ging nur wirklich nicht. Ja. Also ich hoffe, das ist Ihnen noch nicht passiert. Ich musste ein paar Mal schon so upside hängen. Down. Also, nee, upside down nicht. Upside down noch nicht. Ja, nein, das geht stimmlich, glaube ich, schon nicht so gut. Aber. Was machen Sie denn, wenn Sie mal nicht singen? Gibt es einen Ausgleich, wo man sagt, ich stricke gern? Oder was tun Sie, um sich die Auszeit zu nehmen, auch wenn das nur an einem Tag eine Stunde ist oder so? Gibt es da Momente, wo Sie sagen, jetzt muss ich mal ganz weg? Oder? Also ich, momentan mache ich meinen Balkon schön hier in Deutschland, in Wiesbaden. Ich habe eine ganz schöne Altbauwohnung. Aha. Und ein bisschen mein Hobby ist schon so, den Balkon einfach schön zu machen, meine Wohnung schön zu machen. Und dann mit meinem Freund, wir gucken immer, der ist aus Halle, ein Ostdeutscher, und wir gucken Jeopardy. Das ist unser Hobby auf Englisch. Alex Trebek. Gab es wohl schon vor Jahren, aber das ist nicht so beliebt. Nein. Und vor allem Alex Trebek ist einfach fantastisch. Und wir gucken immer Jeopardy. Aha. Und ich schaue auch jeden Morgen Colbert Report oder nicht mehr Report. It's the Tonight Show jetzt, oder? Ja. Aber ich gucke Stephen Colbert und Seth Meyers. Also die ganzen Talkshows, die spät nachts kommen. Genau, gucke ich morgens dann. Ja, beim Kaffee also, dann. Da lernt man über Politik sehr bei Herrn Colbert. Doch das Tagesgeschehen aufnimmt. Genau. Aber ist sehr beißend. Also diese Talkshows sind sehr viel schärfer geworden. Ja, und auch so wahnsinnig. Also ja, es ist, ich finde auch, manchmal kann ich schon verstehen, warum bestimmte Menschen in Amerika dann sich so, wie sagt man, ausgegrenzt fühlen, weil das ist schon auch in Late-Night-Talkshows ist schon sehr viel nur diese eine. Das eine Thema. Ja, das eine Thema, aber. Aber es ist nicht nur mehr Comedy, das war früher so, dass man wirklich nur Klamauk gemacht hat. Nein, jetzt kriegt man schon so wirklich. Ein bisschen zurück zu Carson. Carson hat früher auch solche Themen aufgegriffen. Es gibt nicht so viele, die also hochintellektuell sind. Colbert ist einer von diesen. Ja, und in Deutschland auch gar nicht. Da dieser Jan Böhmermann jetzt ist jemand, der wirklich Sachen schon thematisiert, die wirklich aktuell sind und passieren. Also nicht mit dieser Comedy. Es gibt in Deutschland entweder auch so also wirklich. Ja, aber das ist. Aber das ist nur lächerlich. Also gemodelt, Harald Schmidt. Diese Leute haben, was in Amerika war, so ein bisschen versucht, ins Deutsche zu. Aber gar nicht politisch. Also Harald Schmidt und Raab und diese Leute sind, glaube ich, überhaupt nicht politisch. Dann gibt es in Deutschland diese Maybrit Illner oder was diese, was wahnsinnig politisch und wahnsinnig trocken ist meistens, finde ich. Und ich finde diese Mischung, finde ich ziemlich spannend, was in Amerika jetzt ist. Also das finde ich ziemlich toll. Und das gucke ich jeden Morgen beim Kaffee dann, bevor es losgeht mit dem Tag. Und genieße das sehr. Schön. Also Sie nehmen ein bisschen Amerika mit in Ihr deutsches Leben. Ja, und ich höre auch immer NPR. Ich habe so eine NPR One App und höre jeden Tag eigentlich die American News. Das ist das dritte Programm im Radio sozusagen, wenn man jetzt das zusammen. Ja, wie Deutschlandfunk eigentlich. Ja, ich habe einen Herrn in Amerika, der gerne das norddeutsche dritte Programm hört. Ja. Und sagt Nacht. Also ich weiß nicht, ob Nachtcafé daherkommt, aber jedenfalls er sagt, also du musst das unbedingt. Und gibt mir also Rat, was ich als Deutsche in Amerika dann an deutschen Sendungen hören soll, Tatort-Fans und so weiter. Ja, das also, gibt es jetzt alles im Internet, also wobei manche Sachen aus Amerika kann man in Deutschland nicht unbedingt schauen. Aber ich finde es toll, dass man, und ich versuche auch ein bisschen mit Pop-Culture verbunden zu bleiben, ja? Rihanna. No, the Bachelor. Oder? Okay. Nein, aber wirklich, ist es so, dass ich habe das Gefühl, manchmal, ich beschäftige mich nur mit so ernsten Themen und dann kommt so etwas, so ein bisschen dumbing down, so ein bisschen. Braucht man ein bisschen Spaß, aber der Spaß ist dann immer noch für den Geist. Ja, ich meine, ich denke mal... Ich erwartet ja auch, dass sie antworten. Ja. Und das ist schon sehr Popkultur. Nein, nicht nur halt eben dieses allgemeine Wissen, was man wird so betriebsblind oder man ist so ein, nicht eintönig, aber im Leben, dass man wirklich, ich denke nur den ganzen Tag an Lernen und Deutsch und wie sage ich das und wie spreche ich das und wie geht das technisch oder musikalisch. Und aussprachmäßig hat da der Freund Hilfe zu bieten oder Nein. die Lehrerin? Nein, also beim Singen, ich will nicht, also es ist tatsächlich so, dass beim Singen mein Akzent fast weg ist. Ja. Ich höre es fast. Ja, auch trotzdem Aussprache üben. Oder? Das habe ich im Liedkurs an der Uni in Mainz, war ein toller Professor für Lieder und da habe ich auch eben viel dran gelernt, Burkhard Schäffer. Okay. Ich wusste mir irgendwann auch sagen, so, nur wegen ihnen kann ich Strauss singen. Nein, aber ich habe auch schon, Musiker haben schon ein Ohr dafür. Ich habe auch Tschechisch und Russisch gesungen, große Partien, und dann die Russen sagen, oh, das klingt sehr, sehr russisch. Und die haben selten gehört, dass ein Ausländerin so. Perfekt, aber so nah dran, die sind sehr, sehr glücklich damit. Oder jetzt habe ich Rosalka gelernt und ich habe das viel mit der Aufnahme gemacht von Gabriela Benatschkova, dass ich das einfach sehr viel höre und dann kriegt man das rein. Was sagen Sie denn zu Eindeutschungen von Opern oder einem Englischen? Ich habe also die Zauberflöte jetzt mehrfach gehört mit englischen gesungenen, also mit deutsch gesungenen Arien. Und dann gesprochene das Sprache finde ich auf okay. Englisch. Das finden Sie okay? Das finde ich, nein, also ich finde, ehrlich gesagt, finde ich alles okay, wenn das schön wird, wenn das dann gut begründet ist. Was nicht für mich nicht okay ist, ist irgendwie Sondheim auf Deutsch. Sweeney Todd. Gibt's aber auch, ja, gibt's natürlich. Nein, gibt's gängige Übersetzungen von den ganzen Musicals. Into the Woods auf Deutsch. Nein, brauche ich wirklich nicht. Dann bitte lieber Untertitel oder Übertitel, meine ich. Vielen Dank, Matt. Ja, nein, wir machen das ja auch in Deutschland. Ich habe es angefangen, also war die erste Woche. Ja, dieses. Naja, New York ist so vielseitig, dass man das macht. Ja. Nee, also auch tschechische Sachen, bestimmte Sachen finde ich nicht schön auf Deutsch, weil es geht wirklich gegen die Betonung. Und es ist dadurch, dass es gegen den Sprachrhythmus geht, ist es sowieso nicht zu verstehen. Es ist nicht wie Strauss, was sehr nach der Sprache komponiert wurde und die Rhythmen, oder bei Wagner, wobei das auch eben mit den hohen Lagen ein Thema ist, dass man das manchmal einfach nicht wegen Frequenzen nicht versteht. Da muss man sowieso, man macht in den deutschen Stücken in Deutschland, bei Salome, bei Wagner macht man jetzt auch Übertitel. Ich finde Strauss allgemein, man braucht sie doch. Also es ist ja so. Der Text ist wichtig. Ja, der Text ist wichtig. Und dann Sie bei Capriccio und nicht wissen, worum es geht. Ja, und eben wenn das so lang auch hinausgezogen ist. Ja, irgendein, wenn man so, irgendwann hat, dann weiß man, welches Wort war das nochmal. Und es ist schon gut, wenn es einfach da steht. Ja, das war jetzt nicht eingesungen. Eigentlich, auch für dich. Also das ist jetzt kein Beispiel für Fancy Horns. Nicht für meinen Gesangskurs. Nein, auch. Ich wollte auch im Café keine Gesangsstunde machen, sondern Sie können sie bestimmt auf YouTube wiederfinden. Ja. Ich nehme an, dass es da gewisse Maschinen gibt. Genau. Und auch auf Ihr, Sie haben eine Webseite. Ja, habe ich. Fancyhorn.com. Ja, genau. Und da kann man sie finden. Und es ist, glaube ich, ist das ein Punkt dazwischen oder keiner? Nein, einfach ein Wort. Und also ich wünsche Ihnen dieses Saison und viele, viele weitere mit Balkon in Wiesbaden einen schönen Sommer und vergessen Sie nicht, die Pflanzen schön reinzunehmen im Winter. Aber Sie sind jetzt schon seit 12 Jahren in Deutschland? So nein, schon länger, weil ich hier studiert habe, seit 2001. Wow. Direkt nach dem 11. September. Meine ersten Flüge wurden alle gestrichen. Ich kam nicht nach Europa. Also direkt, und das war auch eine sehr, sehr merkwürdige Stimmung damals. Und ich habe auch dadurch vieles in Amerika, Wiederentwicklungen nicht so live mitgekriegt. Aber ich bin sehr glücklich in Deutschland und ich finde auch, dass Kunst, dass Kultur hier wirklich eine Wertschätzung erfährt, dass man auch problemlos studieren kann und versichert ist, ist alles toll. Und es ist schön, in diesem Land dann auch weiterhin zu singen. Also ich nehme an, dass Sie auch viele Pläne noch bis jetzt für die kommende Zeit haben. Ja, genau. Ja, auch im europäischen Ausland, also außerhalb von Deutschland. Nächste Spielzeit in Belgien, dann ein Hindemith-Oper mache ich in Antwerpen. Und ja, es sind schöne Projekte, die kommen. Gibt es noch irgendeinen Traum, wo man sagt, das möchte ich unbedingt noch machen? Sie haben ja schon viele erfüllt. Ja, so Traumpartien eben. Also ich kriege einige von meinen Traumpartien in den nächsten Jahren hier unter dem neuen Intendanten, Herrn Laufenberg. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf, dass ich hier quasi in meiner Stadt das dann... Wiesbaden ist ja meine Wahlheimat. Ja, meine Wahlheimat, dass ich das hier machen kann in diesem sehr schönen Theater. Und wir freuen uns, dass wir darüber berichten können, weil auch dieses Opernhaus ist ein strahlend schönes Opernhaus, wenn man erstmal drin ist. Ja. Und das kann man ab 5 Euro. Also dass, wenn man oben mit Sichtbehinderung eine Karte wählt, das ist 5 Stunden Wagner für 5 Euro. Wer kann das? Ja? Und da gibt es auch nicht jede Oper in Deutschland, die das macht. Also dieses Haus gibt an diese Chance. Und auch für Studenten bin ich auch ganz toll. Die machen ganz tolle Outreach-Programme, also alles Mögliche, damit Menschen sich dafür interessieren. Und ich finde auch eben Öffentlichkeitsarbeit, dass man wirklich eine Präsenz hat in der Stadt, ist total wichtig. Und da stehen Stühle rum in der Stadt, da steht mein Stuhl, also Ihr Stuhl, mit dem Programm des Theaters. Ja. Und wir haben auch uns schon unterhalten mit mit Herrn Laufenberg. Hat uns eigentlich dieses Haus auch präsentiert. Also wer sich an diese Sendung zurückwagen möchte, kann es gerne. Und ansonsten freuen wir uns sehr, sehr, dass wir hier so live jemanden haben, der auch mittendrin steht und auf der Bühne steht. Ja? Und wir hoffen, dass wir Sie bald mal wiedersehen dort. Im Herbst jetzt... Evchen in Meistersinger ist die Eröffnung. Und das ist mein erstes ganzes Evchen. Ich habe das schon im Konzert gemacht in Chemnitz eigentlich in Neuschwanstein, in dem Saal habe ich ein Konzert gegeben. Ja, Wahnsinn. Ich habe schon eine Oper gehört, aber das ist toll. Man muss auch die Cinderella mal sein. Ja, nee, das war wirklich toll. Und das war mein erster Besuch auch zu Schloss Neuschwanstein. Und ich dachte, was für eine Amerikanerin bin ich, dass ich schon 14 Jahre in Deutschland bin und noch nicht da war. Ja, aber es ist wie soll ich sagen, Disney hat es ja nachgebaut. Also, ja, nein, es ist wirklich sehr... Das ist wirklich das neueste Schloss in Deutschland. Und es ist aber trotzdem ein Märchenschloss und schön. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich hoffe, wir hören uns in den kommenden Jahren mal wieder. Und dann erzählen Sie uns, was Sie alles gemacht haben. Und viel Spaß bei Ihrer Arbeit, weil Sie sehen aus, als ob das einen Riesenspaß macht. Und ich hoffe, dass das auch, ich nehme an, dass das auch rüberkommen wird für diejenigen, die Sie dann sehen. Das hoffe ich. Vielen Dank. Für das Gespräch. Am Mikrofon Susanne Nielsen und ich wünsche Ihnen einen ganz tollen Sonntag und eine schöne Woche, bis wir uns wiederhören. Tschüss, ciao, auf Wiederhören und seien Sie nett zueinander. Ciao.